Obige Bemerkungen sind teils auf Tatsachen begründet, die in meinem Kampfe vorgekommen sind, teils auf zerstreute, unzusammenhängende Äußerungen solcher scheinbaren Dämonen, die Befreiung suchten oder gefunden hatten, teils auf sonstige psychologische Erfahrungen und Beobachtungen, die ich bei einmal für diese Dinge geöffneten Augen zu machen Gelegenheit genug hatte. Man könnte mir vielleicht den Vorwurf machen, ich hätte dergleichen Dingen zu sehr nachgespürt und eine träumerische Fantasie dabei obwalten lassen. Allein zu fantastischen Grübeleien hatte ich wahrlich keine Zeit. Man denke sich neben meinem Amte, dem ich mit ganzer Liebe stets und vornehmlich in den letzten Jahren alle Aufmerksamkeit schenkte, indem ich, wie die Pfarrerberichte darlegen, viel, besonders sowohl im Mutterorte als auf dem Filial vornahm, um belehrend und weckend auf meine Gemeinde einzuwirken, obige, fast 2 Jahre fortgehende Kämpfe, die Zeit und Gemüt in so hohem Grade in Anspruch nahmen. Dennoch war ich in dieser ganzen Zeit auch schriftstellerisch tätig, indem ich die Monatsblätter für öffentliche Missionsstunden verfasste, Aufsätze in die Bartschen Jugendblätter lieferte, wie über die Erscheinungen und Wirkungen des Lichts, ferner ein Handbüchlein der Weltgeschichte und ein anderes der Missionsgeschichte und Missionsgeografie bearbeitete, von welchem das zweite mich, soweit ich übrige Augenblicke hatte, in Berge von deutschen, englischen und französischen Missionsschriften eingrub und das eben jetzt die Presse verlässt. Ich konnte auch nicht untätig bleiben bei der Regsamkeit in unserem Vaterlande für das neue Gesangsbuch und die neue Liturgie und lieferte Aufsätze ein, auch 2-mal ausgedehnte Entwürfe zu einem neuen Choralbuche. Wobei ich mit vieler Mühe alte Choräle und Melodien aus vielen alten Schriften aufsuchte und zusammentrug. Um neues Interesse für den Choral zu wecken, ließ ich auch eine Sammlung in den Druck kommen. Nachdem ich zu diesem Zweck in die Theorie des musikalischen Satzes mich erst hatte einüben müssen. Daneben hielt ich im vorigen Sommer als Schulkonferenzdirektor einen gedoppelten Lehrkursus, teils über die Behandlung der deutschen Sprachlehre in den Volksschulen, teils über das Leben des Apostels Paulus, und ließ fortlaufende Aufsätze darüber unter den Lehrern kursieren. Dieses alles wage ich hier, und ich bin versichert, dass man mir es nicht übel auslegen wird, anzuführen, um zu beweisen, dass ich gerade damals keine übrige Zeit hatte, auch nicht suchte, übertriebenen Fantasien nachzuhängen. Und wer die erwähnten Arbeiten nur flüchtig übersieht, wird schwerlich einer krankhaften Einbildungskraft mich zeihen können. Es waren stets unmittelbare und lange unverstandene Eindrücke, die ich unter meiner Geschichte erhielt und bis aufs Weitere unbearbeitet liegen ließ, doch im Geiste sammelte, bis sie endlich sich selbst in einen schauerlichen Zusammenhang fügten. Erst mit dem Schluss der Geschichte wurde ich über das Ganze und Einzelne klar. Zu diesem Schluss ereilte ich jetzt, der mich jedoch, um verstanden zu werden, abermals zu einem allgemeinen Überblick leitet. Wie es denn komme, dass gerade bei der gottlieben, einer seit manchen Jahren entschiedenen und gediegenen christlich denkenden Person in solcher Masse so schauderhafte satanische Anfechtungen vorkommen konnten, das ist vielen, die von der Sache hören, ein Rätsel. Mit dem Blicke, dieses scheinbare Rätsel einigermaßen zu lösen, teile ich Nachstehendes aus der früheren Geschichte der Gottlieben mit, wie ich es aus ihrem Munde allmählich und zusammenhangslos, ich möchte sagen, zufällig erfuhr, aber erst gegen den Schluss hin beobachtenswert und bedeutungsvoll finden konnte, obgleich es abermals in unerhörte Dinge hineinführt. Man sehe mir den direkten als den bequemeren Erzählungsstil nach. Gottlieben weiß schon aus ihrer Kindheit Umstände zu erzählen, die auf Nachstellungen hindeuten, sie in das Netz der Zauberei zu verflechten, und ich bedaure, sogleich aufs Neue etwas berühren zu müssen, das in der Regel zu dem märchenhaftesten Aberglauben gerechnet wird, und dass ich doch jetzt Ursache habe, nicht mehr so ganz wegwerfen zu dürfen. Sie stand bald nach ihrer Geburt in Gefahr, unsichtbar weggetragen zu werden. Ihre Mutter, die vor 10 Jahren gestorben ist, erzählte ihr oft, Sie habe das Kind neben sich im Bette gehabt, und im Schlafe sei ihr plötzlich bange um das Kind geworden, sei erwacht, habe das Kind nicht gefühlt und ausgerufen, »Herr Jesus, mein Kind!« Da fiel etwas an der Stubentüre zu Boden, und es war das Kind. Dasselbe kam auf ähnliche Weise noch einmal vor. Die Kinder, an deren Stelle die Sage sogenannte Wechselkinder gesetzt werden lässt, scheinen, wenn die Sache einige Realität hat, nach Schlüssen aus einer weiteren Erfahrung dazu bestimmt gewesen zu sein, Zauberern in die Hände zu fallen und durch diese in das ganze Gebiet der Zauberei von früh auf eingeweiht zu werden. Solche abergläubisch lautende Dinge hatten für mich früher nie eine Bedeutung und bekamen sie in diesem Falle erst durch die Betrachtung über die mit der Gottlieben gemachten Erfahrungen. Bald kam das Kind zu einer Base, die allgemein als böse Person gefürchtet war, und die zu dem siebenjährigen Kinde sagte, »Wenn du einmal 10 Jahre alt bist«, dies, der auch sonst laut gewordene Termin, der Möglichkeit einer Einweihung in die Zauberei, »dann will ich dich etwas Rechtes lehren.« Ferner, »wenn du nur nicht Gottlieben hießest und andere Paten hättest, so wollte ich dir große Macht in der Welt verschaffen.« Dergleichen Äußerungen kamen schon dem Kinde bedenklich vor, und unter dem stillen Gedanken, die es sich darüber machte, fiel ihm jedes Mal der Spruch ein, »Unser Herr ist groß und von großer Kraft und ist unbegreiflich, wie er regiert«, mit dem Sinn, dass doch Gott allein es sei, der die Welt regiere. Die Base starb, als das Kind erst 8 Jahre alt war. Indessen wurden auch bei dem Letzteren, wie eben der Unverstand des Volkes es zur Gewohnheit gemacht hatte, je und je sympathetische oder zauberartige Mittel bei Krankheiten angewendet. Woher es kam, dass sie, wie andere, in einige Verstrickung geriet. Die Fähigkeiten des Geistes, die sie besaß, machten den Unterricht, den sie durch Pfarrer Barth erhielt, sehr fruchtbar an ihrem Herzen. Ihre lautere Gottesfurcht bewahrte sie vor noch tieferen Verstrickungen in Sünden der Abgötterei, und durch fromme Eltern gewarnt, scheute sie frühzeitig alles, was daran hinstreifte. Indessen, ich erzähle nach den Ergebnissen, die sich erst im Verlaufe ihrer dämonischen Krankheit herausstellten, war sie eben doch schon gebunden und in einem Grade, bei dem sie nach dem Prinzip der Finsternis im Geiste zur Plage anderer missbraucht werden sollte, ohne, wie dies immer bei geringerer Gebundenheit der Fall ist, Ahnung oder Gefühl davon zu haben. Ihr Geist aber, wie dies nach der früheren Darstellung möglich ist, widerstrebte den Zumutungen der Finsternis, was ihr den Hass der Letzteren zuzog. Es entstand, wie es scheint, eine Art Spannung zwischen ihr und dem finsteren Reiche, und dieses, das in sich selbst auch einig sein will, setzte ihr als einer Abtrünnigen nach. Es handelte sich nun darum, sie entweder wirklich in die Zauberei zu verlocken, und zwar in die tiefste Zauberei, weil sie nur so dem Satan gesichert zu werden schien, oder sie aus der Welt zu schaffen, damit durch ihren Widerstand dem finsteren Reiche kein Nachteil erwachse. So war die Aufgabe der Gottlieben, wie später die meinige, Treue und Glauben, Treue wider alle und jede Abgöttereisünde und Glauben an die treue schützende Macht Gottes, auch wenn die ganze Hölle sich aufmachte. Beides ging still, Hand in Hand bei der Gottlieben fort, und dass sie in beidem Tag für Tag, ohne eine Ahnung von der Wichtigkeit zu haben, bewahrt wurde, schätzte sie jetzt als das größte Wunder, das an ihr geschah. Die Versuchungen zur Zauberei kamen unmittelbar an sie. Da sie sehr arm ist, so sollte die Armut ihr zum Strick werden. Da geschah es im Februar 1840, da ihre beiden Eltern schon gestorben waren und sie schon in der anfangs erwähnten Stube wohnte, dass sie einmal für sich und ihre Geschwister nur etwas Brot im Hause hatte und sonst noch einen Groschen besaß. Mit letzterem machte sie sich auf den Weg, um einen Topf Milch zu holen. Während sie ging, dachte sie bei sich selbst, Wenn du nur noch einen Groschen hättest, dann könntest du auch gleich Salz zu einer Suppe mitnehmen. Indem sie so dachte, fühlte sie plötzlich 2 Groschen in der Hand. Es war ihr nicht wohl dabei, weil ihr gewisse Sagen von Zaubergeld einfielen, die unter dem Volk im Umlauf sind. Und sie geriet in Sorge, welchen sie für die Milch ausbezahlen sollte. Glücklicherweise wurde ihr diese geschenkt, und so konnte sie im Besitze von 2 Groschen ihren Rückweg nehmen. Da kam sie über einen Wassergraben, und bis dahin war ihre Angst so hoch gestiegen, dass sie plötzlich 2 Groschen ins Wasser warf und ausrief: »Nein, Teufel, so kriegst du mich noch nicht. Gott wird mich schon durchbringen.« Es wurde ihr hierbei ganz leicht. Allein wie sie in ihre Stubenkammer trat, so lag es auf dem Boden herum, voll von Talern. Sie erschrak und stieß mit den Füßen dran herum, ob es wirklich Taler wären. Sie hörte den Klang, sah deutlich die Gestalt und konnte nichts anderes denken, als es sei wirklich Geld. Aber woher das Geld? Bei diesem Gedanken konnte sie nur erschrecken, weil ihr eine solche seltsame Hilfe nicht göttlich vorkam. Sie trat zur Stube heraus und wieder in die Kammer, ob sie sich nicht täusche. Aber in der Kammer lag's immer voll von Talern, während in der Stube nichts zu sehen war. Indes kam ein 4-jähriger Knabe, zu dem sagte sie: »Geh einmal in die Kammer, was du findest, ist dein.« Der kommt zurück und sagte: »Bäsle, ich finde nichts.« Sie sieht selbst wieder nach, und die Taler waren wirklich wieder verschwunden.